Da zogen die Israeliten aus, und die Gemeinde versammelte sich wie ein Mann von Dan bis Beerseba, dazu das Land Gilead, vor Jahwe in Mizpah. Und die Häupter des ganzen Volkes, alle Stämme Israels, stellten sich bei der Versammlung des Volkes Gottes, 40.000 Mann zu Fuß, mit Schwertern bewaffnet. Aber die Benjaminiten hörten, dass die Israeliten nach Mizpah gezogen seien. Da fragten die Israeliten, sagt an, wie ist diese schlimme Sett geschehen? Da antwortete der levitische Mann, der Mann des gemordeten Weibes also, nach Gibeah, das in Benjamin liegt, war ich mit meinem Kebsweibe gekommen, um über Nacht zu bleiben. Da zeigten sich die Bürger von Gibeah feindselig gegen mich und umringten nachts in feindseliger Absicht gegen mich das Haus, mich selbst dachten sie umzubringen und meinem Kebsweibe haben sie Gewalt angetan, dass sie starb. Da erfasste ich mein Kebsweib, zerstückte sie und sandte sie im ganzen Bereiche des Erbbesitzes Israels umher, denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat in Israel verübt. Ihr seid hier alle zugegen, Israeliten. So entscheidet nun und ratet all hier. Da erhob sich das ganze Volk wie ein Mann und rief, keiner von uns darf heimgehen, keiner sich nach seinem Hause begeben. Nun denn, das ist das Verfahren, das wir gegen Gibeah anwenden wollen, über sie mit dem Lose. Und zwar wollen wir 10 Mann von 100 von allen Stämmen Israels und 100 von 1000 und 1000 von 10.000 nehmen, dass sie Zehrung für die Leute holen, damit man mit Gibeah in Benjamin ganz so verfahre, wie die Schandtat verdient, die es in Israel verübt hat. Da versammelten sich alle Israeliten bei der Stadt, wie ein Mann verbündet. Hierauf sandten die Stämme Israels Leute im ganzen Stamme Benjamin umher mit der Botschaft, was ist das für eine schlimme Sett, die unter euch geschehen ist? So gebt nun die nichtswürdigen Menschen in Gibeah heraus, dass wir sie umbringen und das Böse aus Israel wegtilgen. Aber die Benjaminiten weigerten sich, dem Verlangen ihrer Volksgenossen, der Israeliten, Folge zu leisten. Da versammelten sich die Benjaminiten aus den übrigen Städten nach Gibeah, um zum Kampfe mit den Israeliten auszurücken. Und zwar belief sich die Zahl der Benjaminiten aus den Städten an jenem Tag auf 26.000 mit Schwertern bewaffnete, abgesehen von den Bewohnern Gibeahs, deren Zahl sich auf 700 auserlesene Männer belief. Von allen diesen Leuten waren 700 auserlesene Männer linkshändig, jeder derselben verstand haarscharf mit Steinen zu schleudern, ohne zu fehlen. Die Männer von Israel hingegen beliefen sich ohne Benjamin auf 400.000 mit Schwertern bewaffnete, lauter Kriegsleute. Die machten sich auf den Weg nach Bethel hinauf und befragten Gott. Und zwar fragten die Israeliten, wer von uns soll zuerst zum Kampfe mit den Benjaminiten ausrücken? Jahwe antwortete, zuerst Juda. Da brachen die Israeliten am Morgen auf und lagerten sich vor Gibeah, und die Männer von Israel rückten aus zum Kampfe gegen Benjamin und die Männer von Israel stellten sich ihnen gegenüber in Schlachtordnung auf in der Richtung nach Gibeah zu. Die Benjaminiten aber rückten aus Gibeah aus und streckten an jenem Tage 22.000 Mann von Israel zu Boden. Da zogen die Israeliten hinauf und weinten vor Jahwe bis zum Abend und befragten Jahwe und sprachen, soll ich noch einmal zum Kampfe mit meinen Volksgenossen, den Benjaminiten, ausrücken? Jahwe antwortete, rückt aus gegen sie. Da ermannte sich das Volk, die Männer von Israel, und stellten sich an dem Platze, wo sie sich am ersten Tag aufgestellt hatten, nochmals in Schlachtordnung auf. Als nun die Israeliten am zweiten Tage wieder gegen die Benjaminiten anrückten, zogen ihnen die Benjaminiten am zweiten Tag aus Gibeah entgegen und streckten von den Israeliten abermals 18.000 Mann zu Boden, insgesamt mit Schwertern bewaffnete. Da machten sich sämtliche Israeliten und das ganze Volk auf den Weg nach Bethel hinauf und verweilten hier weinend vor Jahwe und fasteten an jenem Tage bis zum Abend. Dann brachten sie Brand- und Heilsopfer vor Jahwe dar. Darauf befragten die Israeliten Jahwe, dort befand sich nämlich zu jener Zeit die Lade mit dem Gesetze Gottes, und Pinehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, wartete zu jener Zeit des Dienstes vor ihr, und sprachen, soll ich noch einmal zum Kampfe mit meinen Volksgenossen, den Benjaminiten, ausrücken oder soll ich es lassen? Jahwe antwortete, zieht hin, denn morgen gebe ich sie in deine Gewalt. Nun legte Israel ringsum Leute in den Hinterhalt gegen Gibeah, dann rückten die Israeliten am dritten Tage gegen die Benjaminiten heran und stellen sich gegen Gibeah in Schlachtordnung auf wie die vorigen Male. Die Benjaminiten aber rückten gegen das Volk aus, wurden von der Stadt fortgelockt und begannen, wie die vorigen Male, etliche von dem Volke zu erschlagen, auf den Straßen, deren eine nach Bethel hinaufführt, während die andere durch Gefilde nach Gibea führt, gegen 30 Mann von Israel. Da dachten die Benjaminiten, sie erliegen uns wie das erste Mal. Die Israeliten hingegen hatten verabredet, wir wollen fliehen, dass wir sie von der Stadt weglocken nach den Straßen hin. Nun brachen alle Männer Israels von ihrem Standort auf und stellten sich bei Baal-Tamar auf, und die Israeliten im Hinterhalte brachen aus ihrem Standort im Westen von Geba hervor. Darauf rückten Gibea gegenüber 10.000 aus ganz Israel erlesene Männer heran, und es entspann sich ein heftiger Kampf, wobei das Verderben sie unversehens ereilte. So ließ Jahwe Benjamin vor Israel erliegen, und die Israeliten hieben von Benjamin an jenem Tage 25.100 Mann nieder, lauter mit Schwertern bewaffnete. Und die Benjaminiten erkannten, dass sie unterlegen waren. Nun gaben die Israeliten Benjamin Raum, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie Gibea gelegt hatten. Da brachen die im Hinterhalte plötzlich gegen Gibea vor, und der Hinterhalt zog hin und hieb sämtliche Bewohner der Stadt mit dem Schwerte nieder. Es war aber zwischen den Israeliten und dem Hinterhalte die Verabredung getroffen worden, dass sie ein Rauchsignal aus der Stadt aufsteigen lassen sollten. Als sich nun die Israeliten im Verlaufe des Kampfes zur Flucht wendeten und die Benjaminiten schon begonnen hatten, etliche von den Israeliten, etwa 30 Mann, zu erschlagen, weil sie dachten, sie sind uns ja erlegen, wie in der ersten Schlacht. Da begann das Signal in Gestalt einer Rauchwolke von der Stadt aufzusteigen, und als die Benjaminiten zurückschauten, da stand bereits die ganze Stadt in Flammen, die bis zum Himmel emporschlugen. Da machten die Israeliten kehrt, und die Benjaminiten gerieten in Bestürzung, denn sie erkannten nun, dass das Verderben sie ereilt hatte. Sie zogen sich vor den Israeliten in der Richtung nach der Steppe zurück, aber der Kampf gegen sie tobte weiter, und die aus den Städten hieben ihn in seiner Mitte nieder. Sie umzingelten Benjamin, verfolgten ihn, am Ruheplatze traten sie ihn nieder bis östlich gegenüber von Gibea. Dabei fielen von Benjamin 18.000 Mann, lauter tapfere Männer. Da wandten sie sich zur Flucht nach der Steppe gegen den Felsenrimmen hin, aber jene hielten unter ihnen auf den Straßen noch eine Nachlese von 5.000 Mann und setzten ihnen nach bis nach Gideum, wobei sie noch 2.000 Mann von ihnen erschlugen. So betrug die Gesamtheit der gefallenen Benjaminiten an jenem Tage 25.000 mit Schwertern bewaffnete, lauter tapfere Männer. Da wandten sie sich zur Flucht nach der Steppe gegen den Felsenrimmen hin, 600 Mann stark, und verweilten 4 Monate beim Felsenrimmen. Die Israeliten aber kehrten zurück zu den noch übrigen Benjaminiten und hieben sie mit dem Schwerte nieder, sowohl Menschen als Vieh, alles, was sich vorfand, dazu steckten sie alle vorhandenen Städte in Brand.